zurückgeführten Winde. Zurückgeführten Winde, besänftiget euch, besänftiget euch. Zurücke, zurücke, geführten Winde. Geflügelten Winde, besänftiget euch, besänftiget euch. Gleich so weh doch jetzt und nur gelinde, so weh doch jetzt und nur gelinde, so weh doch jetzt und nur gelinde. Zurücke, zurücke, geflügelten Winde. Geflügelten Winde, besänftiget euch, besänftiget euch, besänftiget euch, zurück, besänftiget euch, zurück, zurück, zurück, zurück, geflügelten Winde, besänftiget euch, zurück. Zurücke, geflügelten Winde, zurücke, zurücke, geflügelten Winde.